Weiter ferne von Mexiko her klingt unvergesslich schön ein Lied und macht mein Herz so schwer. Ich fühl mich so einsam, die Welt ist so leer. Hör ich die Lieder von Mexiko her. Sie war die schönste, die ich jemals sah. Und während vieler Stunden war ihr Herz drum wächst auch die Sehnsucht nach ihr immer mehr. Hör ich die Lieder von Mexiko her. Denn sie flüsterte leise Mañana und sie strahlte mich an voller Glück. Und ich flog, als ich sagte Mañana, denn ich flog bei Nacht schon zurück. Aye, aye.